Um Geld für die Familie zu verdienen, hatte ihr Mann begonnen, die Geräte und Maschinen der Bauern zu warten, darunter den Kleereiber. Seine Musik spielte er von da an nur noch zu seinem eigenen Vergnügen und für sie, seine Frau. Aber nachdem er sich 4 Finger der linken Hand im Kleereiber abgeschnitten hatte, konnte er weder Geige noch Akkordeon mehr spielen. Mit den Fingern hatte der Kleereiber auch die Musik von ihm abgeschnitten. Diese Musik, die er bis zu seinem Unfall gespielt hatte, stammte aus der Ukraine, von wo er dahergelaufen gekommen war. Nach seiner Verletzung war die Hand immer sehr kalt gewesen. Sie hatte ihm deshalb einen pelzgefütterten Überzug genäht, den er Jahr für Jahr vom September bis in den Mai hinein trug. Diesen Überzug über der Hand und die Hand im Schoß hatte auch ihr Mann in seinen letzten Jahren oft so dagesessen wie sie jetzt, obgleich er noch jung war. Als er starb, erst Anfang 40, hatte sie es nicht über sich gebracht, den Pelzüberzug wegzuwerfen. Aber bei der Flucht hatte sie ihn im Haus zurückgelassen. Schwimmen kann sie hier wie zu Hause. Und das Schwimmen ist leicht geblieben, anders als das Gehen, zu dem ihre Knochen schon lang nicht mehr taugen. Abends, wenn sie ihren grauen Haarknoten auflöst, bevor sie zu Bett geht, sind die Haare noch feucht. Als sie jung war, hat sie die masurischen Seen im Sommer durchschwommen und durchtaucht, auch in ihnen gefischt. Und im Winter ist sie Schlittschuh gelaufen. Die Kufen wurden unten an die Sohlen der Schnürstiefel geschraubt. Sie hat nach den Seen gegriffen, sich in ihnen gewaschen, aus ihnen getrunken, ihre Fische gegessen und ihr Eis zerschrammt. Durchgearbeitet hat sie die Seen, wie später ihre Tochter, die so gern Bug, den Kuchenteig, den sie mit beiden Händen 400 Mal knetete, bevor sie ihn in den Ofen schob. Bis heute sind ihre Schienbeine blau und violett von den Schnürstiefeln, die zum Eislaufen immer besonders fest geschnürt werden mussten. Blau und violett und glänzend wie Stein, von Stunden um Stunden eingeschnürt sein, Stunden um Stunden rasen über gefrorene Seen, die unter den Schnitten, die das Mädchen ihnen mit ihren Kufen zufügte, dunkle Jauchzer ausstießen. Jetzt liegen ihre krummgebogenen Beine mit den noch immer blau und violett glänzenden Schienbeinen auf dem roten Kunstleder des Hockers, der zum Hochlegen der Füße bestimmt ist, und sind immer noch ihre Beine. Wie der See hier im Winter aussieht, weiß sie nicht. Sommerfrische nennt die Hausherrin das Haus. Im Winter wohnt nur noch der Gärtner in seinem Zimmer. Ansonsten ist das Haus leer, da wird es winterfest gemacht, werden die Fensterläden geschlossen, die Nachtspeicheröfen auf die kleinste Stufe gestellt. Dann fährt man fort in die Stadt. Ihr Mann hat auch im Winter geangelt. Er war immer einer der Ersten auf dem Eis, wenn es noch brüchig war. Eine kleine schwarze Gestalt, die in der Dämmerung hockte, ohne eine Bewegung. Im Winter heizten sie ihr Haus mit Holzscheiten. Angeheizt wurde mit Spänen aus Kiefernholz, aber sobald das Feuer einmal gut brannte, wechselten sie zu Buche und Eiche. Das harte Holz brannte länger. Wasser holten sie, wenn die Pumpe auf dem Hof eingefroren war, vom See herauf, aus einem Loch, das ihr Mann nahe dem Ufer ins Eis hackte. Sie hält für möglich, dass die Hocker zum Hochlegen der Füße erst erfunden wurden, als man begann, sich die Jahreszeiten auszusuchen. Erst hier, in dieser Zeit, in der sie jetzt für den Rest ihres Lebens zu Besuch ist. Die jüngste von ihren 3 Enkeln, die ganze Kindheit lang einen Silberblick hatte und zur Einschulung kahlköpfig hatte gehen müssen wegen der Krätze, diese ungeschickteste Jüngste, die beim Springen über den Bach ins Wasser gefallen und mit grünen Kleidern heimgekommen war, diese Jüngste hat den Sohn der Hausherrin geheiratet und geht jetzt, ein Handtuch über die Schulter geworfen, mit klappernden Holzpantoletten über die steinernen Stufen zum See hinunter, summt vor sich hin und winkt ihr zu, bevor sie hinter dem großen Tannenbusch verschwindet. Manchmal setzt sie sich zu ihrer Großmutter, plaudert ein wenig und lackiert sich dabei die Zehennägel rot. Wenn ihr der Großmutter beim Essen das Gebiss verrutscht, schämt sie sich mehr vor ihrer Enkelin als vor der Hausherrin. Dort, wo sie von den Alten das Altwerden gelernt hat, gab es keine künstlichen Gebisse. Da fiel, wenn man alt wurde, einfach der Mund ein. Aber heutzutage, wo sie jetzt zu Besuch ist, macht man auch die Gesichter winterfest.